Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich möchte mich für die Einladung bedanken und würde gerne gleich etwas zu dem Titel sagen. Das andere Israel gibt es nicht ohne das andere Israel. Das heißt, es gibt nur das andere, wenn es irgendetwas gibt, zu dem es das andere gibt. Und von daher meine ich auch nicht, dass Sie heute Abend von mir etwas Getrenntes hören werden. Sie werden etwas zu Israel hören und das, was ich daran werde zu erörtern haben, beziehungsweise vielleicht auch zu kritisieren haben, es wird mir vor allem um die Analyse gehen, weniger um die Kritik, wird eben das andere Israel sein und aus dem wird sich Mutatis Mutandis auch das ergeben, was für meine Begriffe auch die große Chance Israels sein kann, wenn Israel aus einer Sackgasse heraus, das wird meine These heute Abend sein, Israel befindet sich in einer Sackgasse, wenn Israel sich aus dieser Sackgasse als zionistischer Staat herauswinden will. Somit ist also zweierlei zuerst mal angezeigt. Ich werde heute Abend nicht über Palästina, ich werde über Palästina reden, aber nur im Verhältnis zu Israel. Ich werde nicht über die arabische Welt reden, ich werde nicht mal über Graz und Österreich reden. Ich werde in erster Linie in Israel und ich würde Ihnen sogar sagen, aus zionistischer Perspektive reden. Das heißt, ich werde Ihnen etwas präsentieren aus den Augen der zionistischen Juden in Israel, was so viel heißt, der 99% der israelischen jüdischen Bevölkerung. Und da versuchen, eine Strukturanalyse vorzulegen, die Ihnen vor Augen führen soll, vor welchem historischen Dilemma Israel sich heute gestellt sieht. Nun sind Sie zahlreich erschienen und ich weiß aber nicht, wie weit Sie irgendwie über den Nahostkonflikt bzw. den Zionismus Bescheid wissen. Und so möchte ich also auch da voranschicken und sagen, mir ging es nie und geht es auch heute Abend nicht darum, mit irgendjemandem über das Existenzrecht von Israel zu diskutieren. Israels Existenz ist für mich keine Frage, schon gar nicht eine Frage, die ich im Ausland erörtere, aber auch nicht in Israel eine Frage, die zu erörtern. Es ging nie um das Existenzrecht von Israel. Erstens aus dem einfachen Grund, weil es Israel gibt, Israel existiert, Israel kann nicht annulliert werden und von daher sind alle diesbezüglichen Projektionen, die außerhalb Israels auf Israel gesetzt werden, mein Ding nicht. Es ist nicht meine Sache. Versuchen Sie mich überhaupt gar nicht in diese Ecke hereinzuziehen. Auch wenn ich Ihnen nachher eine wirklich dunkle Sackgasse vor Augen führen werde, versuchen Sie mich nicht in diese Ecke zu führen. Das hat nichts mit dem zu tun, was meine Gesinnung ist und was meine Anschauung ist. Zweite Sache ist die, dass ich auch nicht beginnen will mit der historischen Rekonstruktion dessen, ob Israel eine Notwendigkeit war oder keine Notwendigkeit war. Ich beginne mit Ihnen nicht mit dem Jahr 1897, also am ersten zionistischen Kongress, auch nicht bei der Staatsgründung von 1848, aus dem ganz einfachen Grund, weil ich meine, dass ob, aus welchen Gründen auch immer, spätestens nach Auschwitz Israel eine historische Notwendigkeit für die Juden war, füge allerdings dem gleich hinzu, die nicht im luftleeren Raum verwirklicht worden ist, sondern mit der Katastrophe des palästinensischen Volkes. Also beides stimmt. Es war eine Notwendigkeit für die Juden, es war eine Katastrophe für das palästinensische Volk. Aus dem konstituiert sich, was wir im Nachhinein den Nahostkonflikt oder den israel-palästinensischen Konflikt nennen. Da will ich nicht gar nicht irgendwie großartig in die historischen Wurzeln zurückgehen. Für mich wird die historische Wurzel mit 1967 beginnen, mit dem Sechstagekrieg, mit dem sogenannten, und mit der israelischen Okkupation. Und zwar nicht, weil ich jetzt irgendwie großartig die Okkupation Ihnen als ein moralisches Problem vorführen will. Das müssen Sie schon selbst ausgemacht haben, dass es da ein moralisches Problem gibt. Sondern deshalb, weil es für mich die Grundlage überhaupt dessen ist, was ich Ihnen als Strukturanalyse dann im Folgenden anzubieten habe. Von daher bitte ich in der Tat, auf das hinzuhorchen, was ich zu sagen habe und nicht das, was sie von mir gerne gehört hätten, beziehungsweise was sie gemeint haben, dass sie von mir hören würden, als sie hierher heute gekommen sind. Sie bekommen genau das zu hören, was ich intendiert habe zu sagen. Ein drittes und letztes vielleicht noch. Es ist schwer zu verstehen, warum ein Teil des Problems, das ich heute Abend hier erörtern möchte, zustande gekommen ist, wenn man nicht versteht, was eigentlich die Urabsichten des Zionismus gewesen sind. Und deshalb will ich ganz kurz skizzieren, was die historischen Voraussetzungen des Antisemitismus gewesen sind und wie daraus sich dann ein Faktor herausgebildet hat, der mit dem ursprünglichen Zionismus und damit einhergehend auch mit dem, was heute den Antisemitismus in der Welt ausmacht, ursprünglich nichts zu tun hatte, sondern sich erst im Nachhinein gebildet hat. Worum es mir geht, ist um Folgendes. Der Zionismus als politische Bewegung entsteht im letzten Drittel, man kann sagen, in den letzten zwei Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts. Ich rede jetzt vom politischen Zionismus, ich rede jetzt nicht vom religiösen Zionismus, den hat es über Jahrhunderte und Jahrtausende gegeben, als sozusagen der gesamten Exilzeit als die sogenannte Zionssehnsucht oder Zionsliebe. Von der rede ich jetzt nicht. Die war religiös begründet, die ist auch in die religiöse Liturgie eingegangen, von der rede ich. Ich rede vom politischen Zionismus, derjenigen, der meinte, eben gegen Ende des 19. Jahrhunderts, vielleicht Stichdatum wäre 1897 das erste zionistische Kongress in Basel, der meinte, dass das sogenannte jüdische Problem, wie es von Nichtjuden in die Welt gesetzt worden war, es gab ja im 19. Jahrhundert das sogenannte jüdische Problem, wie wird man die Juden integrieren? Als Religionsgemeinschaft haben sie ja nichts irgendwie mit dem modernen Bürgertum zu tun, aber können sie auch Bürger sein, integrale Bürger sein, wenn sie Juden und sich als solche religiös definieren? Das sogenannte jüdische Problem, dieses Ephemere, einmal dazugehören und nicht dazugehören, wurde von Nichtjuden den Juden aufoktroyiert. Sie verinnerlichten das und nun gab es also drei zentrale Option sozusagen für die Juden, wie sie mit diesem jüdischen Problem umgehen. Die eine Option war die, was vor allem das deutsche Judentum, nicht so sehr das osteuropäische Judentum, in Anschlag brachte, und zwar die Assimilation. Assimilation ist heute im Hebräischen übrigens als Hidwolelut ein pejorativer Begriff. Er war kein pejorativer Begriff für die deutschen Juden im 19. Jahrhundert, die meinten, sie wollten deutsche Bürger mosaischen Glaubens werden. Sie wollten deutsche Bürger sein, na, und dazu auch noch mosaischen Glaubens. Das war für sie kein Problem, integrierbar. Inwieweit das eine Chance hatte oder keine Chance hatte, spielt im Nachhinein keine Rolle. Denn wenn Gershom Scholem späterhin sagt, es gab nie die deutsch-jüdische Symbiose, von denen die Juden immer geträumt haben, dann hat er das a posteriori gesagt, dann hat er das im Nachhinein gesagt. Für die Juden im 19. Jahrhundert war das durchaus eine Option, die übrigens in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch so viel Emphase und so viel Werf bekommen hat, dass Juden in der Tat sehr stark integriert waren, noch bis spät hinein in die Weimarer Republik, in die deutsche Wirtschaft, in die deutsche Wissenschaft, in die deutsche Kultur, in Schauspielkunst, Kunst und so weiter und so fort. Juden waren in der Weimarer Republik so präsent, wie sie sonst nirgends in der Welt präsent waren. Es kamen dann die Nazis und die ganze Geschichte nahm dann das Ende, das es nahm. Also die eine Option war die Assimilation, wie die Juden im 19. Jahrhundert in Deutschland zumindest eine Vorstellung, die sie vorangetrieben wissen wollten. Die zweite war die des Sozialismus. Das heißt, die Vorstellung, dass über die Befreiung der Menschheit und die Befreiung der bürgerlichen Gesellschaft aus ihren gesellschaftlichen Fesseln, wie es bei Marx so schön heißt, sich auch der Jude emanzipiert haben würde. Denn wenn die Menschen emanzipiert, wird auch der Jude als Mensch emanzipiert werden. Und es kommt nicht von ungefähr, dass gerade angesichts des heraufsteigenden Antisemitismus in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts der Sozialismus so attraktiv war für so viele Juden. Ich meine, der Kapitalismus war auch sehr attraktiv für sehr viele Juden. Die waren ja im Finanzkapitalismus, in den Bankierswesen hatte sehr stark vorhanden, im Handel und so weiter. Aber dass er für eine breite Schicht der Intelligenz des Sozialismus auch sehr attraktiv war, wissen wir selbst also im bolschewistischen Russland waren Juden mit Träger der Revolution, und zwar prominent Vertreter. Selbst in der gescheiterten Revolution von 1918 in Deutschland waren Juden Vertreter, hier in Österreich waren sie prominent vertreten. Naja, sie hatten sogar einen Bundeskanzler, nicht wahr? Der Sozialismus oder die Sozialdemokratie, die linke gesellschaftliche Ausrichtung, war eine Option, die man als die Möglichkeit der Lösung des jüdischen Problems ansah. Und die dritte war eben der Zionismus. Und ich weise darauf hin, dass der Zionismus nicht nur von den Zionisten selber getragen worden sind, sondern selbst von einem Mann wie Moses Hess aus dem Umkreis von Karl Marx und Friedrich Engels, also einem Marxisten. Selbst er, der eigentlich hätte der sozialistischen Option das Wort reden müssen, gesagt hat, das jüdische Problem lässt sich nur national lösen. Das heißt also, der Zionismus ist die Lösung des jüdischen Problems, und insofern kann man den jüdischen, die jüdische Befreiungsbewegung im Nationalen als ein Abkömmling der französischen Revolution sehen, und zwar dahingehend, dass eben das Volk qua Nation sich national befreien sollte. Das Problem bestand nur darin, dass im Gegensatz zu allen meisten Nationalbewegungen in Deutschland, in Europa, so sehr unterschiedlich sie untereinander gewesen sein mögen, der deutsche Nationalismus und der englische Nationalismus und der französische Nationalismus und der italienische Nationalismus waren vier Paar Schuhe. Das waren ja ganz verschiedene Ausrichtungen, ganz verschiedene Emphasen, die da eine Rolle spielten. Revolutionär in Frankreich, antirevolutionär in Deutschland, evolutionistisch in England und so weiter und so fort. Im Zionismus bestand ein Sonderproblem, das darin bestand, dass die drei Voraussetzungen für das Nationale im Zionismus nicht gegeben waren. Es gab weder das Territorium als Einheitsfaktor stand zur Verfügung derjenigen, die den Staat errichten wollten, noch stand das Volk, also als homogene soziale Kategorie, zur Verfügung. Es war ja in allen Herren Ländern, in allen Erdteilen versprengt, eben das jüdische Exil, die Diaspora. Noch gab es sogar das dritte Kriterium der Einheit, nämlich die einheitliche nationale Kultur, die sich in der Sprache niederschlägt, also die Nationalsprache. Selbst die gab es noch nicht, die musste ja sozusagen erst entschieden werden. Diejenigen von Ihnen, die sich damit befasst haben, werden vielleicht wissen, dass zur Disposition damals das Hebräische stand, aber das Hebräische nicht so, wie wir es heute haben, sondern das Bibelhebräische, das noch erst reformiert und eigentlich neu erfunden werden musste. Und ganz kurioserweise das Jiddische, also die Sprache der osteuropäischen Juden, was übrigens darauf verweist, dass die Urväter des Zionismus in Europa das orientalische Judentum gar nicht so sehr im Blick hatten, denn Jiddisch wurde von osteuropäischen Juden gesprochen, wenig, wenn überhaupt, von österreichischen oder von deutschen Juden, ganz und gar nicht von marokkanischen, syrischen oder ägyptischen Juden. Also von daher war auch das eine prekäre Angelegenheit. Es gab einen großen Sprachstreit, der dann auslief darin, dass Hebräisch dann die Nationalsprache geworden war. Dieses Problem ging einher, wenn man es ganz lapidar sagen will, dass man dann im Politischen dann entschied, Palästina soll es werden, eben das Land der Urväter, also der Zionismus eigentlich säkular war, dass man trotzdem dieses jüdische religiöse Moment mit einnahm. Palästina soll es werden, die Bibelsprache soll es werden, und jetzt muss eben das Volk versammelt werden im Land Israel, also im Land Eretz Israel, im Land Palästina. Es ist noch bis zum heutigen Tag nicht vollendet worden, das Werk des Zionismus. Ungefähr die Hälfte des jüdischen Volkes lebt in Israel. Die andere Hälfte lebt eben nicht in Israel. Und von daher hat also der Zionismus, der sich vorgestellt hatte, das gesamte jüdische Volk würde sich in Israel versammeln, dieses Projekt nicht zu Ende bringen können und wird es wohl auch kaum je zu Ende bringen können, aus einem ganz einfachen Grund. Weil das keine reale Möglichkeit war und keine reale Möglichkeit sein wird, auch in der Zukunft. Was aber immer zur Debatte stand und immer als ein Postulat hervorgehoben wurde, war, dass wenn es den zionistischen Staat gibt, also den Staat der Juden als zionistischen Staat gibt, Juden immer eine Majorität in diesem Land zu sein haben. Das war also ein Grundpostulat, eine Grundforderung. Juden haben Majorität in dem Land zu sein, um den jüdischen Charakter des Landes zu wahren. Was dieser jüdische Charakter übrigens ist, hat man bis zum heutigen Tage nicht entschieden. Es gibt orthodoxe Juden, es gibt nationalreligiöse Juden, es gibt agonistische Juden, es gibt atheistische Juden, es gibt Juden, die in dieser Version der Religion und andere Version der Religion, es gibt Juden, die sich über ihre Ethnie definieren, andere, die sich über die Schicksalsgemeinschaft, andere, die sich über Auschwitz definieren und so weiter und so fort. Was das Jüdische sei, ist nie entschieden worden. Und das ist übrigens auch der Grund, warum wir bis zum heutigen Tag in Israel keine Verfassung haben. Die Frage, Miu Yehudi, wer ist Jude oder was ist das Jüdische, ist auch vom Zionismus her nie entschieden worden, weil man eben in Kauf nehmen musste, dass Juden viel heterogener sind als das, was das normalerweise, wenn man das von außen her sagt, ausnimmt. Juden sind viel heterogener, als was man gemeinhin meint. Und im Übrigen, also dieser berühmte Witz, 3 Juden, 4 Meinungen oder 3 Juden, 17 Meinungen, hat auch noch das Heterogen im Heterogenen zufolge. Diesen Faktor bitte ich zu erinnern. Und den zweiten historischen Faktor, dass als dann der 48er Krieg ausbricht, der so ausbricht, dass Israel diesen Krieg gewinnt in den Grenzen vom und sich dann konsolidiert nach diesem Krieg, nach dem Waffenstillstand in den Grenzen dessen, was wir die Grenzen bis zum 4. Juni nennen, also bis zum Ausbruch des Sechstagekrieges. Und das nennt man das Kernland Israel. Das ist die Waffenstillstandsgrenzen von 1948, das ist das Kernland Israel. In dieses Israel bin ich geboren worden, das ist das gute alte Israel, also das gute alte. So alt wie Österreich ist es natürlich nicht, aber es ist das gute alte Israel im Sinne, im Vergleich zu dem Israel, mit dem wir es heute zu tun haben, das etwas größer ist, jedenfalls im Selbstanspruch, und wesentlich weniger gut, wie ich meine, aber darüber wird gleich zu reden sein. Dieses Moment hatte zur Folge, dass in Israel von Anbeginn, also die Folge des 48er Krieges, circa 10-20% der Bevölkerung nicht Juden war, nämlich arabische Israelis oder israelische Palästinenser, wie sie sich heute nennen. Ich bitte das zu erinnern, wenn ich also von den israelischen Palästinensern rede, rede ich nicht von den Palästinensern in den besetzten Gebieten des Westjordanlandes, im Gazastreifen oder das wenige, was es auf dem Golan gibt. Ich rede da von denjenigen, die reale israelische Bürger, also formell gleichberechtigte Bürger des Staates Israel sind, die aber Palästinenser waren und geblieben sind durch 1948 hindurch. Also unterscheiden wir zwischen den israelischen Palästinensern und den Palästinensern in den besetzten Gebieten. Übrigens, zwischen diesen beiden Kollektivitäten gab es große Spannungen. Die aus Israel geflohenen oder Vertriebenen machten immer den in Israel gebliebenen den Vorwurf, sie hätten den Verrat begangen, indem sie geblieben seien im jüdischen Staat. Und die in Israel Verbliebenen haben den anderen den Vorwurf gemacht, ihr seid geflohen und habt uns eigentlich hier verraten. Es gab immer große Spannungen und je mehr diese Spannungen auch ökonomischen Hintergrund hatten, weil die israelischen Palästinenser immer besser bestellt waren als die in den besetzten Gebieten, wurde das natürlich auch zu einem verschärften Konflikt. Das hat sich mehr oder weniger angefangen aufzulösen, also diese Gegensätze und diese Konflikte zwischen beiden Kollektivitäten der Palästinenser mit der Aufkunft der PLO, der Palestinian Liberation Organization, das heißt also der Befreiungsorganisation des palästinensischen Volkes, angeführt von Yasser Arafat, beginnen schon im Jahre 1964, 63, 64. Ja, und dann passiert etwas. Dann passiert etwas, das mit den Palästinensern ursprünglich eigentlich gar nichts zu tun hat, aber dann das Schicksal des israelisch-palästinensischen Konflikts bestimmen wird, Es kommt der 67er Krieg, wo Israel sich mit gleich drei arabischen Nachbarländern kriegerisch auseinanderzusetzen hat und dort wirklich glorreich, siegreich hervorgeht aus diesem Krieg gegenüber den Ägyptern. Man wagt es kaum zu sagen heutzutage, also ich hoffe, dass es noch weiterhin dann bleibt, wie es sich dann mit den Ägyptern entwickelt hat, besetzt Israel die Sinai-Halbinsel und den Gazastreifen. Gegenüber den Jordaniern besetzt es das Westjordanland und gegenüber den Syrien die Golanhöhen. Im Rahmen des Friedensabkommens zwischen Anwar Sadat und Begin im Jahre 1978 wird die Sinai-Insel zurückgegeben und den Palästinensern im Gazastreifen, sozusagen der Gazastreifen, belassen, aber dann unter israelischer Herrschaft. Die Golanhöhen sind bis zum heutigen Tag besetztes Gebiet, das die Syrer beanspruchen, also dessen Rückgabe die Syrer beanspruchen. Und das Kernproblem von allem, natürlich die besetzten Gebiete im Gazastreifen und im Westjordanland, wobei die Jordanien sehr bald auf ihren Anspruch auf das Westjordanland, also von den Jordaniern ist es ja erobert worden, auf diesen Anspruch verzichten und es sozusagen zur Verfügung stellen für einen künftig zu errichtenden palästinensischen Staat. Und das Problem, mit dem wir es zu tun haben, ist das Problem, dass Israel seit 1967 eine Okkupation von besetzten Gebieten betreibt. Das, und das muss ich sagen, zu Beginn, also im Jahre 67, 68, noch durchaus verstanden wird von der damaligen Regierung der Arbeitspartei, also das Behalten der besetzten Gebiete, als Faustpfand für künftige Friedensverhandlungen. Das war die Idee der nicht sofortigen Rückgabe bzw. nicht nur sofortigen Rückzugs aus den besetzten Gebieten. Für meine Begriffe wäre auch einiges gewonnen gewesen, wenn es dabei geblieben wäre. Von mir aus hätte die Besatzung noch 5 oder 10 Jahre gehen können, bis man zu Verhandlungen gekommen wäre und sich die Araber gewillt gezeigt hätten, auf ihren Vernichtungswillen Israels zu verzichten, dafür dann die Gebiete zurückgekriegt hätten, wenn das dazu gekommen wäre. Was ab ungefähr 6-7 Jahren nach Beendigung des Sechstagekrieges, des 67er Krieges passierte, war, und das war dem ursprünglichen politischen Zionismus nicht bekannt, die Bewegung, die sich da entwickelte. Es begann die Besiedlung des Westjordanlandes, der Golanhöhen, die sind weniger wichtige für unseren Zusammenhang, und des Gazastreifens, wobei vor allem das Westjordanland von den Besiedlern dargestellt wurde als das Land der Urväter, in das man jetzt sozusagen in der Neuzeit, in der Moderne zurückgeht. Urväter sind die biblischen Urväter Abraham und die Nachfolger. Und man kehrt sozusagen in das Land der Urväter zurück. Um das zu erklären, muss ich Ihnen Folgendes zu Religion und Zionismus sagen. Anders ist das nicht zu verstehen. Orthodoxe und erst recht ultraorthodoxe Juden haben mit dem Zionismus nichts am Hut. Der Grund ist theologisch. Es gibt einen theologisch-religiösen Grund, warum ultraorthodoxe Juden mit dem, also diejenigen, die Sie sehen, mit dem Kaftan und mit dem Lockenschläfen und so weiter, Schläfenlocken und so weiter, diese Juden haben für gewöhnlich mit dem Zionismus nichts am Hut, besonders die ultraorthodoxen unter denen, aus einem ganz einfachen Grund, weil es in der jüdischen Religion heißt, dass das Königreich Israel oder das alte Israel der Bibel wieder auferstehen wird, wenn der Messias kommen wird. Jetzt sind wir hier in einem katholischen Land und Sie werden mir sagen, aber der ist doch schon längst gekommen. Also der ist für Sie gekommen, also für die Juden, schon erst recht für die ultraorthodoxen Juden ist er noch nicht gekommen. Und für diese Juden war der Zionismus ein Frevel gegen Gottes Willen von Anbeginn, weil sie sozusagen etwas Beschleunigten, politisch, säkular, weltlich Beschleunigten, das gar nicht beschleunigt werden durfte, sondern man musste warten, bis der Messias kommt. Einige Strömungen unter ihnen übrigens gehen so weit, den Holocaust so zu erklären, die Shoah so zu erklären. Gott habe das jüdische Volk unter anderem dafür bestraft, dass es sich anmaßte, den Staat Israel noch vor Ankunft des Messias, zu gründen. Es bildeten sich aber im Zionismus sehr früh und zunächst sehr moderat, eigentlich eine sehr sympathische Strömung im israelischen Zionismus, im religiösen Zionismus, die sogenannte Nationalreligiösen. Die älteren Herrschaften unter ihnen werden sich vielleicht noch an Dr. Josef Burg erinnern. Gibt es hier jemanden, der den Namen mal gehört hat? Nein, gut, wir sind in Graz. Wie? Wir wissen noch. Der alte Vater Burg, der Vater von Avram Burg heute. Also ein außergewöhnlich gebildeter Mann, hat noch über Kant promoviert in Dresden seiner Zeit und war von gewitzt und so weiter und so fort. Sehr moderat. Diese Bewegung hat nun folgendes ideologisches Konstrukt. Wie lässt sich der Zionismus mit dem Messianismus in Verbindung bringen? Denn der Messianismus besagt ja, dass der Zionismus gar nicht das darf, was es vollbracht hat. Wie lässt sich das miteinander verbringen? Und da kam das Argument, also Rav Kook war einer der Zentralträger dieses Ideologiens bzw. dieser Doktrin. Die schiere Tatsache des Zionismus ist Beweis dafür, dass der Messias im Anzug ist. Nein, Sie lachen. Man kann mit Ihnen nicht ernsthaft reden. Lachen Sie nicht. Für diese Leute ist es bitter ernst. Das heißt, die Ankunft des Messias kündigt sich für sie. Das sind messianisch ausgerichtete Leute. Das heißt, sie warten dauernd irgendwie die Erlösung über die Ankunft des Messias. Wir sagten schon, der Ihre ist gekommen, Sie können gegen Weihnachten das feiern. Aber für diese Leute ist das jemand, der noch ankommen muss als Erlösung des jüdischen Volkes. Die Verbindung, die der Rabbiner Kook gemacht hatte, war: Der politische Zionismus ist das historische Anzeichen dafür, dass der Messias offenbar im Anzug ist. Und als dann im Jahre 1967 israelisches Militär eindringt in das Land der Urväter, sagten sie, jetzt sind wir schon im Angesicht des Messias. Also diejenigen von ihnen, die Hebräisch sprechen, Pa'amei Mashiach. Das heißt also, er ist schon da. Er steht schon vor uns. Vollkommen klar, wenn wir schon da sind, in Hebron da sind, ist vollkommen klar, der ist jetzt da. Wir sind im Angesicht des Messias. Für diese Leute ist das der Antrieb gewesen, warum von da an das Westjordanland besiedelt werden muss. Wenn es zunächst mal noch Erwägungen gab, wie das israelische Militär meinte, wir müssen bestimmte Siedlungen am Jordanufer machen, weil das Sicherheitssiedlungen gegenüber Jordanien ist, von PLO war zunächst nicht die Rede, gegenüber Jordanien ist, verwandelt sich ab Mitte der 70er Jahre dieses Besiedlungswerk in ein religiös genährtes, theologisch fundiertes, ja, wie soll man sagen, Ideologem, das die Marschroute angab für die Heraufbeschwörung der messianischen Erlösung. Das Siedlungswerk war von daher schon keine Frage des Faustpfands, das man irgendwie als politisches Mittel in Friedensprozessen einzusetzen hat, sondern von da an war es ein religiöses Moment, bei dem man behauptete, dass wenn es angegriffen wird, wenn es nicht akzeptiert wird, wenn es politisch angegangen wird, wendet man sich gegen Gottes Willen. Es sei Gottes Willen, dass das Land Israel als ein verheißenes Land besiedelt wird, von Juden besiedelt wird. Das ist das verheißene Land, das versprochene Land, the promised land. Jetzt sind wir da, jetzt muss es besiedelt werden und wer sich dagegen setzt, setzt sich gegen Gottes Willen. Ich hoffe, dass ich klar bin in dem, was ich hier versucht habe darzustellen. Wir reden hier nicht von den orthodoxen Juden, wir reden hier von den nationalreligiösen Juden, unabhängig von der Tatsache, dass orthodoxe Juden sich in den letzten zwei Jahrzehnten zunehmend nationalisierten und nationalreligiösen Juden sich zunehmend, wie soll man sagen, orthodoxierten. Das heißt also, immer orthodoxer geworden sind. Es ist jetzt vollkommen egal. Ursprünglich war die Unterteilung zwischen den antizionistischen Ultraorthodoxen und den nationalreligiösen, die meinen, das Land gehört besiedelt. Es sind damit, meine Damen und Herren, in dies eigentlich ursprünglich total säkulare, realpolitisch ausgerichtete Politik der Arbeitspartei ein religiöser Faktor hineingekommen, der sich noch darüber hinaus ab 1977, als Begin und die revisionistische Partei der Rechten, der Rechtskonservativen in Israel, mit deren Ideologie verschwistert wurde. Es gab nämlich eine Ideologie, die von Jabotinsky noch in den 20er Jahren ausging und die Begin dann später transportierte, die sagte, Israel ist eigentlich ein Groß-Israel, säkular, jetzt nicht religiös begrenzt, säkular. Westlich des Jordanflusses gehört uns alles und östlich des Jordanflusses auch übrigens. Also das heißt, so ist die Betar-Hymne, die Hymne der Jugendbewegung dieser Begin-Jabotinskischen revisionistischen Bewegung. Die Jugendbewegung hatte eine Hymne, die sagte, Westjordanland gehört uns und Ostjordanland, also das heißt das ortige Jordanien, auch. Späterhin war man bereit zu sagen, okay, Ostjordanland ist inzwischen Jordanien, Westjordanland ist keine Frage, das gehört uns. Das war eine säkulare Begründung, die meinte, das ist das Groß-Israel, wie wir es anzupeilen haben. Diese Ideologie hat mittlerweile eine Schlappe erlitten. Die ist degeneriert. Die gibt es heute nur noch unter den allerletzten anachronistischen Träger der Likud-Politiker. Also ganz wenige halten noch an diese nicht religiös begründete Groß-Israel-Ideologie. Umso heftiger, umso expansiver, umso potenter erwartete sich demgegenüber die nationalreligiöse Begründung der Besiedlung des Westjordanlandes. So, und jetzt bin ich endlich bei meinem Vortrag angelangt. Also das war sozusagen das war unabdingbar, dass ich Ihnen das darstelle, damit jetzt klar ist, wovon ich rede. Alle israelischen Regierungen haben seit den 60er Jahren und besonders dann seit den 70er Jahren die Besiedlung des Westjordanlandes und des Gazastreifens befürwortet. Das muss klar sein. Es ist nicht nur ein Erbteil der rechtskonservativen Regierung Begins gewesen, sondern auch die Arbeitspartei. Sie hat im Grunde genommen damit begonnen. Hat das abgesegnet und auch gefördert. Es gab immer eine infrastrukturelle Förderung des Siedlungswerks im Westjordanland über alle Jahrzehnte hindurch, seit den 70er Jahren bis zum heutigen Tag. Selbst in dem Jahrzehnt, wo der Oslo-Prozess stattgefunden hat, in den 90er Jahren, wo ein Rabin dachte, jetzt müssen wir irgendwie Frieden mit den Palästinensern machen, selbst in dem Jahrzehnt, unabhängig jetzt von der Ermordung Rabins, aber wo es irgendwie im Oslo-Prozess darum ging, dass wir zu einer finalen Lösung des Konflikts kommen, ist das Kontingent der Siedler im Westjordanland verzweifacht worden. Also selbst in dem Jahrzehnt ist es von 100.000 auf 200.000 angestiegen. Das wissen Sie, das werden Sie schon gehört haben und von daher brauche ich das nicht gerade zu eruieren. Es gab verschiedene Versuche, den Konflikt kriegerisch zu beenden. Ariel Sharon dachte im Jahre 1982 im Libanonkrieg, dass wenn er es schafft, alle Palästinenser von Libanon zu vertreiben, sie dann nach Jordanien kommen und Jordanien, das Haschemitische Reich, das sozusagen dann das palästinensische Land oder der palästinensische Staat werden will. Es hat nicht geklappt. Es gab dann, wie gesagt, die friedliche Versuche in den 90er Jahren. Rabin hat es versucht und Sie wissen ja, wie es geendet hat mit seiner Ermordung, die für meine Begriffe nicht von ungefähr fand die statt, denn viele der Rechtsradikalen in Israel sahen in seinen Unternehmungen, in seinen Versuchen Verrat am Zionismus. Also so sehr war so dann das Westjordanland mittlerweile schon irgendwie integrale Bestandteil der Vorstellung, was Israel sei, dass man gesagt hat, das ist Verrat am Zionismus. Und ich sage das deshalb, weil man immer nach der Ermordung Rabins sagte, Yigal Amir, also der Mörder, der Attentäter, ist nur irgendwie eine Randerscheinung. Und wir wissen im Nachhinein, dass er so durchaus Hinterland hatte, bis tief in den Likud hinein und sogar in den rechten Rand der Arbeitspartei, die auch gesagt hat, sie wollte nicht, dass Rabin ermordet wird, um Gottes Willen, aber sie war durchaus bereit nachzuvollziehen, was seine Beweggründe gewesen sein könnten, beispielsweise, dass er einen Verrat begeht am Zionismus. Auch darum geht es mir im Moment nicht. Das sind alte Kamellen, olle Kamellen, Sie wissen ja genau, was gesehen. Dann war es nochmal der Versuch, nochmal irgendwie bei der zweiten Intifada nach dem Zusammenbruch die Sachen nochmal in Lot zu bringen, als das israelische Militär versuchte, die Intifada mit aller Vehemenz niederzukämpfen. Es gab einen Rückzug aus dem Gazastreifen. Sie werden gleich verstehen, warum für meine Begriffe Ariel Sharon, einer der Hauptförderer des Besiedlungswerks, auf die Idee gekommen ist, wir müssen jetzt Gaza loswerden. Das wird gleich zu erörtern sein. Ariel Sharon verlässt uns dann. Und nun befinden wir uns in den letzten 5-6 Jahren in dem, was ich die Sackgasse des Zionismus als eine historische Weggabelung anzeigen möchte. Denn, jetzt meine These. Ich werde versuchen, Ihnen jetzt die drei Möglichkeiten, die unter den Ihnen vorgelegten Bedingungen, nämlich der Besatzung, als Kernproblem des israelisch-palästinensischen Konflikts, welches ich als Kernproblem des Nahostkonflikts ansehe, also unabhängig von dem, was sich jetzt heute im Nahen Osten alles abspielt, Kernproblem des Nahostkonflikts ist Israel-Palästina. Kernproblem des Israel-Palästina-Konflikts ist die Besatzung. Gibt es für Israel heute drei Möglichkeiten, im Grunde genommen zwei, aber auch die dritte werde ich erwähnen, um sie dann abzuschmettern und zu sagen, für meine Begriffe ist es keine reale Möglichkeit. Israel hat die Möglichkeit, im Rahmen einer finalen Friedensregelung zwischen Israelis und Palästinensern zu beschließen, dass er sich aus den besetzten Gebieten zurückzieht und diese besetzten Gebiete an die Palästinenser übergibt, damit sie dort ihren Staat gründen. Das ist zunächst mal eine Möglichkeit, die nicht nur eine Möglichkeit ist, sondern durchaus auch als Faktor eingebracht worden ist, als selbst ein Netanyahu vor rund anderthalb Jahren deklarierte, er sei für die Zwei-Staaten-Lösung. Also wenn der Staat der Palästinenser mit einem Territorium verbunden ist, ist es mit dem Territorium verbunden, das Israel zu verlassen hätte, wenn es zu einer Zwei-Staaten-Lösung zu kommen hätte. Ich sage Ihnen auch von vornherein, falls Sie sich wundern, was will jetzt der Zuckermann, ich will die Zwei-Staaten-Lösung. Also ich will das, was der Netanyahu will. Die Rückgabe des Westjordanlandes für meine Begriffe ist heute nicht zu haben, ohne dass es zu äußersten Gewalttätigkeit innerhalb der israelisch-jüdischen Bevölkerung kommt. Eine solche, die normalerweise die Nationalreligiösen als den Bruderkrieg, sprich den Bürgerkrieg benennen. Und ich zumindest anzeigen würde als eine bürgerkriegsähnliche Situation, als reale Möglichkeit. Denn es geht nicht um die 350.000 Siedler im Westjordanland. Von denen würden bei einem Beschluss, beim solchen Beschluss, für meine Begriffe 300.000 das Gebiet verlassen. Heulend verlassen, weinend, betrauernd verlassen, aber verlassen. Weitere würden bei so und so vielen Aushandlungen über die Abfindungen auch verlassen. Es reicht hin, dass 10.000, 20.000 von denen sich verbarrikadieren und sagen, nur über unsere Leichen wird dieser Rückzug stattfinden, sich verbarrikadieren und auch schießen, dass es zu Gewalttätigkeit zwischen dem israelischen Grenzschuss, dem israelischen Militär und den Siedlern kommt und mit Toten, damit sie innerhalb von 24 Stunden alle Nähte dessen, was die israelische Gesellschaft zusammenhält, aufgetrennt werden und sie mit einmal feststellen, dass die Siedler ein viel, viel tiefer liegendes Hinterland haben, als es zu vermuten steht. Es geht nicht nur um die 350.000, es geht um diejenigen, die sich mit denen solidarisieren würden, wenn es zu einer Konfrontation zwischen den Siedlern und dem Staat kommt. Das hat seine Gründe. Der eine Grund ist der, dass diejenigen, die sagen, nur unser Lasche, sind nicht nur irgendwelche Fanatiker, sondern das sind religiös motivierte Menschen, die meinen, es geht gegen Gottes Willen, dass wir es hier und wir müssen dann sogar unser Leben aufs Spiel setzen, damit das nicht stattfindet. So ist es bei religiösen Menschen. Also wenn sie sozusagen konsequent mit ihrer Religion sind, sind sie sogar bereit, das Leben aufs Spiel zu setzen, um ja nicht der Religion bzw. ihrem Glauben abschwören. So mit dem Judentum ist das übrigens wirklich ein Moment. Gerade im diasporischen Judentum war das ein mythisches Moment. Ja nicht der Religion abschwören. Also dem Glauben an den jüdischen Gott. Der andere Grund, warum es heute nicht mehr leicht zu haben ist, ist, weil das mittlerweile die dritte oder fast vierte Generation noch ist. Es sind 40 Jahre vergangen. Über 40 Jahre schon vergangen. Und es sind inzwischen Generationen herangewachsen, für die das hineingeboren werden in die besetzten Gebiete, nicht hineingeboren werden in besetzte Gebiete, sondern in ihr Zuhause, ihr Land. Das ist ihre Lebenswelt. So verstehen sie das. Nicht nur religiös, sondern auch als ihre Lebenswelt heraus. Und der dritte Grund ist, weil sie heute mittlerweile auch wissen, dass sie einen durchaus ernstzunehmenden Faktor als Staat im Staat bilden in Israel. Nicht nur als politische Macht, die sich mittlerweile auch in der Konstellation der Koalition niedergeschlagen hat. Wir haben die rechtsradikalste Regierung, die wir je in der israelischen Parlamentsgeschichte gehabt haben heute. Und unter anderem auch, dass die mittleren und halbhohen Ränge des Militärs mittlerweile infiltriert ist von Leuten aus den besetzten Gebieten. Was früher die Kibbuzim sozusagen als Pioniere und als Vorbilder für die Stellung der Kampfeinheiten und der Piloten im israelischen Militär geliefert haben, zumindest in den Feldeinheiten, in den Kampfeinheiten, den sogenannten Grünen, sind das mittlerweile, ne, Grün ist nicht gut, also die grün Uniformierten meinte ich jetzt gerade, nicht die grünen Gottes Willen hier meine Gastgeber. Die bei den grünen Uniformierten, also den Feldkämpfern, sind das heute bis zu den Untermajor, Major und Obermajor-Rängen, ist das heute wirklich weitgehend von Leuten aus den besetzten Gebieten, eben mit der Anschauung eines nicht zu verlassenden Landes. Ich bin aus ernster Sorge der Meinung, dass das ernst genommen werden muss, was man androht. Ich bin nicht davon überzeugt heute, dass der Staat die Raison wahren kann, einen solchen Beschluss durchzusetzen, wenn es zu einem solchen Beschluss kommen könnte. Das ist für meine Begriffe auch der Grund, warum sich niemand bislang getraut hat, einen solchen Beschluss zu fassen. Die allermeisten Spitzenpolitiker, ob es nun Barack oder Netanyahu, ob es Sharon oder Olmert gewesen sind. Bei Olmert hat sich jetzt herausgestellt, er war ja bereit zu einer ganzen Menge schon und so weiter. Die Palästinenser auch, wie wir jetzt von Pali-Leaks wissen, also von den Sachen, die sich mittlerweile herausgestellt haben, was war der Verhandlungsstand. Aber keiner hat sich gewagt, bis zum Letzten mit dem zu gehen. Was heißt bis zum Letzten? Vier Bedingungen gibt es, glaube ich, heute für die Zwei-Staaten-Lösung. Die eine, der Rückzug aus den besetzten Gebieten. Zweitens, Abbau der Siedlungen oder Übergabe der Siedlungen sozusagen als Kompensation für Reparation. Ich weiß, was für erlittenes Leid an die Palästinenser. Lösung der Jerusalem-Frage im Sinne einer Zwei-Staaten-Lösung. Das heißt, Jerusalem als Hauptstadt von zwei Ländern. Und wenn Sie jetzt sagen, Zuckermann, der Visionär, es stellt sich raus, dass Olmert dazu bereit gewesen ist bei den Verhandlungen, jetzt, die er geführt hat, bevor er dann aus Korruptionsgründen dann abgesägt wurde. Und die vierte Komponente ist die, dass zumindest symbolische Anerkennung des Rückkehrrechts der Palästinenser. Normalerweise ist man die Vision, naja, 3 Millionen Palästinenser kommen dann in das Kernland Israel. Wir wissen jetzt auch von den Verhandlungen, dass die Palästinenser bereit waren, dass wenn symbolisch 100, 120.000 zurückkehren dürfen, dass damit das Moment politisch abgehakt ist. Aber ohne diese 4 Bedingungen zu verwirklichen, ist für meine Begriffe keine finale Lösung des Konflikts anzuvisieren. Und es sind eben die Besatzer in Form der Siedler, die diese Lösung nicht nur im Wege stehen, sondern sollte es zu einem solchen Schluss in der israelischen Politik kommen, in der Tat den Bürgerkrieg innerhalb der jüdischen Bevölkerung Israels zeitigen könnte. Könnte, muss nicht. Aber im Vorbewusstsein, im Hinterkopf eines jeden israelischen Juden ist diese Möglichkeit sehr virulent, sehr lebendig vorhanden. Israel kann, jetzt die zweite Möglichkeit, die ich aber auch gleich abschmettern möchte, das versuchen, was Meir Kahana seinerzeit wollte und später in Rechava Zevin wollte und heute Lieberman gerne haben würde, den sogenannten Bevölkerungstransfer vorantreiben. Das heißt also, die im Land lebenden Palästinenser, also die israelischen Palästinenser, aus Israel vertreiben. Entweder gewalttätig, wie es Kahana wollte, oder freiwillig, in Anführungszeichen, wie es Lieberman vorschlägt und auch seinerzeit schon Rechavam Zevi vorgeschlagen hat. Für meine Begriffe ist das keine Möglichkeit, aus einem ganz einfachen Grund. Sie sehen ja, was sich heute schon rührt im Nahen Osten. Sollte es dazu kommen, kämen alle Nachbarländer Israels in Zugzwang, das nicht zuzulassen. Der Erfolg wäre fast unweigerlich für meine Begriffe der regionale Krieg, an dem niemand der beteiligten Parteien Interesse haben kann. Das sage ich Ihnen von vornherein, wenn Sie mir nachher sagen, na gut, dann haben Sie halt einen Krieg, dann tauschen wir. Ich komme nach Graz und Sie gehen dann nach Tel Aviv, wenn es diesen Krieg gibt. Denn diesen Krieg möchte ich nicht erlebt haben müssen für keinen. Denn nicht nur werden große Teile des Nahen Ostens verwüstet werden, aber auch Tel Aviv und Haifa wird verwüstet werden. Wir haben es mittlerweile mit einem Krieg zu tun, wo Langstreckenraketen nicht von der Art, wie sie noch Saddam Hussein 91 hatte, sondern 1500, die allein in Syrien postiert sind. Ich möchte gar nicht davon reden, wie viele in Iran postiert sind, die Tel Aviv wirklich innerhalb von wenigen Stunden in große, große Bredouille bringen könnten. Also an diesem Krieg ist eigentlich niemand interessiert. Das ist auch der Grund für meine Begriffe, warum Netanyahu sich davor hütet, jetzt noch vorläufig den Iran anzugreifen. Die Amerikaner haben ihn auch davor gewarnt, mach das lieber nicht. Also ich glaube nicht, dass man in diesen Zugzwang wird kommen wollen. Ich glaube auch nicht, dass die EU das zulassen würde. Ich glaube auch nicht, dass die Amerikaner das zulassen. Ich glaube nicht, dass die Russen das zulassen würden. Das ist, obwohl von vielen Israelis herbeigewünscht, keine Option. Die dritte Option ist dann nämlich die, dass Israel die besetzten Gebiete nicht zurückgibt. Muss es gar nicht ja großartig beschließen. Es gibt sie ja heute schon nicht zurück. Und einfach diese Situation in der Stagnation belassen. Also den Zustand weiterhin so belassen. Das ist eine sehr prekäre Lösung. Und zwar möchte ich Ihnen 3 Möglichkeiten der Begründung, warum das prekär ist. Es gibt eine linke Begründung, die sagt, dass man das ins Auge fassen muss, warum die Gebiete nicht mehr zurückgegeben werden müssen. Ganz berühmt ist in diesem Bereich der israelische Politologe Dr. Meron Ben-Benisti geworden, der schon seit knappen 20 Jahren sagt, das, was sich infrastrukturell im Westjordanland gebildet hat, ist schlechterdings irreversibel. Das heißt, die Israelis sind dort und werden dort nicht mehr raus können. Zu viel ist investiert, zu viele Leute wohnen dort, zu sehr ist die Drohung mit einem Bürgerkrieg ins Auge zu fassen. Sie wollen die dritte Möglichkeit noch nicht zu Ende hören? Jetzt wird es erstmal lustig. Die zweite Begründung für diese dritte Möglichkeit ist die von den Hardlinern der Nationalreligiösen, die nämlich besagen, wie ich ihn vorhin darstellte, das ist Gott verheißenes Land, das kann gar nicht verlassen werden, es muss sozusagen, man muss dort verharren. Und die dritte Möglichkeit höre ich von palästinensischen Kollegen schon seit 10 Jahren und in letzter Zeit wird das immer mehr auch unter Palästinensern, die nicht meine Kollegen sind, diskutiert. Nämlich, dass die Palästinenser sagen, wir können Israel gar nicht militärisch beikommen. Es ist vollkommen unsinnig, dass wir denen jedes Mal die Chance anbieten, uns mit dem Militär so anzugehen, dass wir so viele Menschenverluste zu verzeichnen haben. Wir müssen nur ausharren. Sogar anerkennen, dass es israelische Oberhoheit ist und sogar darum bitten, dass wir nur Bürgerrechte in diesem Land dann kriegen. Alle drei eben skizzierten Möglichkeiten, um nun von Meron Ben-Benisti von links außen, von rechts außen, von den Siedlern oder von Palästinensern kommt, bedeutet eine Sache, meine Damen und Herren. Die objektive Entstehung einer binationalen Struktur. Binational heißt, dass auf demselben Territorium zwei Nationen sind, die schon nicht mehr miteinander hadern, sondern irgendwie real da sind, objektiv da sind, objektiv zusammenleben. Wenn Sie meinen, dass ich da irgendetwas in die Welt setze, das jetzt nur irgendwie eine Taschenspielerei mit Begriffen ist, möchte ich, dass Sie wissen, dass in Israel die sogenannte demografisch tickende Zeitbombe seit gut 10 Jahren vehement verhandelt wird. Für meine Begriffe war der Erste, der diese Zeitbombe begriffen hat, war Rabin und hat damit mit dem Versuch, diesem Problem entgegenzuwirken, mit seinem Leben bezahlt. Der Zweite, der das sehr gut begriffen hat, war für meine Begriffe Sharon. Das war der Grund, warum er sich aus dem Gazastreifen zurückgezogen hat, nämlich mit dem Vorbehalt, ich kriege den Gazastreifen zurück, ich werde 1,5 Millionen Palästinenser los und jetzt möchte ich über das Westjordanland für die nächsten 50 Jahre nichts mehr hören. So hat er sich geäußert. Tzipi Livni hat das verstanden, Ehud Olmert hat das verstanden, wissen Sie was? Benjamin Netanyahu hat das verstanden. Und jetzt darf man sich entscheiden. In dieser Sackgasse hat man sich hineinmanövriert. Eine Entscheidung, die entweder den potenziellen Bürgerkrieg hervorruft oder eine Entscheidung, die die objektive Entstehung eines binationalen Staates bedeutet. Beides, welches ich im Moment nur spekulativ, also Ihnen als Möglichkeit, als real historisch entstehende Möglichkeit dargeboten habe, würde aber das Ende des zionistischen Projekts bedeuten. Ich höre immer wieder, dass irgendwelche iranische Beobachter mich, wenn ich diesen Satz sage, dann in Iran zitieren. Und ich das dann irgendwie nach Israel zurückgeschossen bekomme. Die Iraner beraten sich bei Zuckermann. Was ich jetzt gerade versucht habe, analytisch, strukturanalytisch darzustellen, ist, dass wenn man jetzt die Gebiete zurückgibt, begeht man die Gefahr zu einer Spaltung der israelischen Gesellschaft, von der ich nicht überzeugt bin, dass sie, von der sie sich erholen wird können. Aber wenn man die Gebiete nicht zurückgibt, entsteht der sogenannte binationale Staat, der heute übrigens von israelischen Linken, nicht vielen, aber israelischen Linken thematisiert worden ist. Meron Ben-Benisti ist einer von denen, sagen, wir dürfen jetzt nicht mehr in zwei Staaten begriffen, sondern im Einstaatenbegriff reden. Beides würde bedeuten, dass das zionistische Projekt zu Ende ist, denn wenn es ein binationaler Staat ist, ist es eben kein jüdischer Staat mehr, in dem, wie ich Ihnen anfangs sagte, Juden eine Majorität zu bilden haben. Und wenn Juden als Minorität in diesem Land dann weiterhin herrschen, dann herrschen sie eben unter den Bedingungen eines Apartheidstaates. Ob sie es wollen oder nicht, auch objektiv. Eine Minorität, die eine Majorität beherrscht, ohne jetzt großartig rassistisch sein zu wollen, macht eine Politik des Apartheid. Auch das würden weder die Europäer noch die Amerikaner noch sonst wer in der Welt zulassen. Aber das ist mir im Moment auch egal. Worum es mir im Moment geht, ist um die schlichte Darstellung dessen, was ich sozusagen die strukturanalytisch versucht habe darzustellen, als die Sackgasse, in die der Zionismus uns heute hineinmanövriert hat. Warum sage ich, sich manövriert hat? Denn man hätte 1967 anders damit umgehen können. Man hätte dieses Faustpfand in der Tat als Faustpfand begreifen können. Und als dann die Nationalreligiösen mit ihrem religiös aufgeladenen Siedlungsfeld begannen zu sagen, nee, das wollen wir nicht haben. Wir wollen nicht, dass ihr euch dort irgendwie ansiedelt. Das ist ein ganz einfacher Grund. Das sind nicht die Art von Leuten, die man dann rauskommandiert, indem man denen sagt, raus hier. Das sind Leute, die eben aus ganz anderen Motiven dorthin gegangen sind, als was der realpolitische Israeli. Meine Metapher dafür ist, dass man im Jahre 1967 einen Apfel in den Mund genommen hat, nicht fähig war, ihn runterzuschlucken, nicht fähig war, ihn auszuspeien, und jetzt erstickt man an ihm. Aus zionistischer Perspektive, Sie bemerken, ich rede mit Ihnen die ganze Zeit aus zionistischer Perspektive, ist das eigentlich eine Situation, die einen weder noch eigentlich zu Politik werden lässt. Das ist der Grund, warum man so stagniert die ganze Zeit. Das ist der Grund, warum man weder ein noch ausweist, aber dabei auch weiß, dass man sich, indem man nichts unternimmt, objektiv in eine Lage versetzt, wo es mittlerweile von Demografen ausgemessen worden ist, wann, wenn es so weitergeht, die Palästinenser zur Majorität im Oberhoheitsgebiet Israels werden. Daraus meine Schlussfolgerung. Wenn man die Zwei-Staaten-Lösung haben will, das bedeutet, wenn Zionisten den Staat Israels zionistischen Staat haben wollen, müssen sie das Risiko der ersten Option eingehen, ob sie es wollen oder nicht wollen. Das ist die einzige Möglichkeit, die sie heute haben. Dieses Risiko müssen sie mittlerweile eingehen, wenn sie in irgendeiner Weise den zionistischen Staat noch retten wollen. Warum ich meine, aus meiner Perspektive, warum wir diese Zwischenphase der Zwei-Staaten-Lösung brauchen, ist, weil ich glaube, dass im Moment weder die Palästinenser noch die Israelis, die jüdischen Israelis, interessiert sind an einer binationalen Lösung. Weder die einen noch die anderen wollen miteinander sozusagen wie als Bürger zusammenleben. Das ist im Moment die Situation. Kann sich noch ändern. Im Moment sieht man nichts im Horizont, was darauf hinwiese, dass sich das ändern wird. Das Ergebnis ist, dass man offenbar diese Zwei-Staaten-Lösung, diese Phase eingehen muss, um, wer weiß, späterhin vielleicht eine Konföderation oder eine Föderation oder eine konföderative Struktur, vielleicht sogar mit Jordanien, einzugehen, die dann ganz andere Probleme fähig wäre zu lösen, aber von denen soll jetzt nicht die Rede sein. Das andere Israel, das Ihnen angekündigt worden ist, ist das Israel, das die Analyse so macht, wie ich sie heute gemacht habe. Es hat eine ganze Menge mit dem anderen Israel zu tun, nämlich nur mit dem Israel, das nicht das andere Israel ist, weil es eben auch die Hegemonie in diesem Land hat. Und wenn es weiterhin das sein will, was es vorgibt zu sein, ein jüdisch-demokratischer Staat, muss es unbedingt dieses Problem lösen. Unblutig wird es so oder so nicht mehr werden. So viel ist klar. Ich danke Ihnen.